Ostrom ist zu neuer Macht gekommen und das Vandalenreich ist ihm bereits erlegen. Wie konnte dies mit den Erben Geiserichs geschehen? Blutige Thronstreitigkeiten erschüttern das Reich. Die Regierung des Trasamund, die unter dem Schutz des Theoderich steht, ist nur eine glückliche Episode. Den grausamen Hilderich zu züchtigen, dazu ist der Ostgotenkönig nicht mehr gekommen. Die gotische Flotte ist nicht gegen die Vandalen ausgefahren. Als später der wackere Gelimer den unfähigen Hilderich verjagt, erklärt Kaiser Justinian ihm den Krieg. Die stolzen Vandalen aber sind nicht mehr die alten. Der überwältigende Reichtum, der ihnen so plötzlich zuteil geworden war, die unvermittelt erfolgte Verfeinerung ihres Lebens haben die Kraft des weitgewanderten Volkes gebrochen. Noch im 5. Jahrhundert rühmt der Presbyter von Massilia, der leidenschaftliche Asket Salvian, wie keusch die Vandalen sind, wie sie nirgends die Bordelle der eroberten Städte besuchen. Sie treten der in Afrika herrschenden Sittenlosigkeit mit großer Energie entgegen, um ihr schließlich zum Opfer zu fallen. Der unerhörte Reichtum der reichsten römischen Provinz und da selbst Wein, Weib und Gesang haben sie zugrunde gerichtet. Aus den wanderkühnen Reitern sind reiche Grundherren geworden, die Villen mit Gärten und Wäldern besitzen, in Seidengewändern und reichem Schmuck einhergehen. Erbarmungslos mag auch die Sonne des Südens unter ihren blonden Kindern gehaust haben. Sie sind zum Untergang verurteilt, als ein oströmisches Heer unter dem tüchtigen Belisar in Afrika Fuß fassen kann. Die Ostgoten haben, mehr rachbegierig über den Schimpf durch Hilderich als klug, den Byzantinern gestattet, sich Siziliens als Stützpunkt zu bedienen. Die Römer landen, als eben die vandalische Flotte auf einer Unternehmung ist. Der Vandalenkönig Gelimer, wie so oft in der Welt schuldloses Opfer für die Sünden der Vorgänger, wirft sich mit seiner gesamten Heeresmacht am 10. Meilenstein auf das byzantinische Heer, das zunächst dem wuchtigen Ansturm der Vandalenrecken zu erliegen scheint. Aber Gelimer ist zu weich, eine Gefechtskrise, die eintritt, als sein Bruder Amata fällt, durchzustehen. Die Schlacht geht verloren, auch eine zweite bei Trikamerun. Das Schicksal des Reiches ist besiegelt. Ins unwegsame Papua-Gebirge an der nördlichen Grenze Numidiens geflüchtet, wird der König von Byzantinern eingeschlossen. Der im Kampfe seine beiden Brüder Amata und Zazon verloren, bricht seelisch zusammen. Wir hören von seiner erschütternden Bitte um einen Schwamm für seine Tränen, ein Brot für seinen Hunger, eine Harfe für das Lied seiner Trauer. Schließlich übergibt er sich den Feinden, weil er den Hunger seines jungen Neffen nicht mit ansehen kann. Nur eines beherrscht nun den Sinn des gestürzten Königs und lässt ihn über die Pöbelmassen von Konstantinopel hinwegblicken, wo er als Gefangener mitgeführt wird. Es ist die Erkenntnis, dass alles Glück und alle Größe im Leben nichtig sind, das abgrundtiefe Wissen um die Eitelkeit aller Dinge der Welt. Dann zieht er nach Galatien, um auf Gütern, die ihm der Sieger überlassen, ein Leben zu führen, das keinen Sinn mehr hat. Die Vandalen aber sind ausgelöscht aus den Völkern der Welt. Als sie die weiten heimatlichen Fluren verließen, hatten sie sich das Recht ausbedungen, heimkehren zu dürfen, wenn die Not es erheische. Sie haben, durch das Glück entnervt, in der Blüte geknickt, die nordischen Weiten, die Wiege ihrer Kraft, nie mehr geschaut. Nun droht den Ostgoten das gleiche Schicksal. Ihre Lage ist ungünstig. Die Westgoten sind einem neuen Angriff der Franken unterlegen, die Thüringer und die Burgunder, beide Schützlinge des Theoderich, sind unter den Hieben der Franken zusammengebrochen. Franken im Westen, Byzantiner im Osten. Wenn es jetzt zum schwersten Kampfe der Ostgoten kommt, werden ihnen nicht mehr wie einst dem Odovakar die westgotischen Brüder zu Hilfe kommen. Die müssen froh sein, wenn sie sich selber behaupten können. Belisar landet auf Sizilien. Die Unterführer des Theohadat versagen wie er selber. Während dieser Verhandlungen anknüpft, rückt Belisar mit seinem kleinen, aber auserlesenen Söldnerheere immer weiter vor. Als auch Neapel in seine Hand gefallen ist, setzen die empörten Goten den Theohadat ab und erheben den Witichis 536 auf den Schild. Der Abgesetzte aber fällt der Privatrache zum Opfer. Der neue Gotenkönig ist ein tapferer Haudegen, aber weder politisch noch militärisch seiner Aufgabe gewachsen. Er lässt unter dem tapferen Leuderis eine Besatzung in Rom und eilt nach Ravenna, um die Heerscharen der Goten zu sammeln. Zugleich zwingt er die Matta Swinta, Tochter der Amala Swinta und ebenso römerfreundlich wie diese, zur Ehe, wohl um seine Stellung als König zu stärken. Die Frau aber hasst ihn und tritt verräterisch mit den Römern in Beziehung. Mit angeblich 150 Mann rückt Vitichius gegen das inzwischen durch Verrat der Römer in die Hand des Belisar gefallene Rom. Und nun geschieht das Verhängnisvollste des ganzen Krieges. Die Goten schließen den Oströmer in die Stadt ein und Vitichius fasst den wahnwitzigen Entschluss, Rom zu erstürmen. Der Sturmangriff, der am 19. Tage der Belagerung erfolgt, wird natürlich abgewiesen und bringt dem Heerer den bei der geringen Volkszahl der Goten nicht mehr gutzumachenden Verlust von 30.000 Toten und der doppelten Anzahl von Verwundeten, wenn wir der Überlieferung glauben dürfen. Vitichius steht so in der Geschichte als einer der größten Heerverderber da. Ein Jahr liegt das schwer mitgenommene Heer noch vor der Hauptstadt, dann muss es die Belagerung 538 abbrechen. Belisar aber hat sich inzwischen der Hafenstadt Ariminum bemächtigen können und seinen Unterfeldherrn Johannes mit mörderischen Scharen in das eigentliche Siedlungsland der Goten einfallen lassen. Mit Mühe kommt Vitichius noch nach Ravenna, wo er gleich eingeschlossen wird. Vergebens ruft der König in seiner Not die Langobarden und Franken zu Hilfe. Er ruft dann die Perser gegen Justinian ins Feld und der Kaiser will wirklich den Goten den Frieden gewähren. Aber Belisar hält die Lage der Eingeschlossenen für verzweifelt und kämpft weiter. Eines Nachts gehen die Kornspeicher von Ravenna in Flammen auf. Die Ostgoten haben darauf, am Glück des Vitichius verzweifelnd, ihn für abgesetzt erklärt. Sie bieten die Krone, nicht zu überbietende Torheit eines politisch unerfahrenen Volkes, dem Belisar an, dessen Tapferkeit sie bewundern. So kindlich das Vorgehen der Goten, so unritterlich der oströmische Feldherr. Er geht zum Schein auf den Vorschlag ein, lässt sich Ravenna in die Hände spielen, um die Stadt im Namen des Kaisers in Besitz zu nehmen und Vitichius als Gefangenen abzuführen. So muss das gotische Königspaar, Martas Winter wohl im Herzen jubelnd, die Fahrt übers Meer in die Verbannung antreten, mit ihnen viele edle Goten und, nicht zu vergessen, der ganze große Schatz des Theoderich. So kurz nach seinem Tode scheint somit sein Reich bereits untergegangen. Ein Unterfeldherr des Vitichius, Uraias, steht noch mit einem Heere in Norditalien. Er hat im Jahre 539, dem Jahre der Gefangennahme des Vitichius, das abgefallene Mailand im Bunde mit burgundischen Kriegshaufen zurückerobert und ein furchtbares Strafgericht über die Bevölkerung gehalten. Das feste Ticinum ist in seiner Hand und hier veranlasst er, edelmütig auf die Krone verzichtend, die Schilderhebung des Ildibald, der bei Treviso ein glückliches Gefecht mit den Römern besteht. Bald aber richtet ein unseliger Zank zwischen den Frauen des Uraias und Ildibald beide zugrunde. Der neue König, ein Rugier, kann nur durch rasche Ermordung vom Verrat ferngehalten werden.